Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Dresden, 18. Dezember 1786. Gott sei Lob und Dank, dass ihr an Ort und Stelle seid. Auf die Reise allein war mir's bange wegen der Minna. Jetzt ist alles gut. Was Hartwig über die Sache spricht, wünschte ich sehr zu hören, also schreibe mir's bald. Von hier weiß ich dir noch nichts Neues oder Interessantes zu melden. Gestern war ein gewisser Michaelis hier, der deinen Vater sehr genau will gekannt haben. Ein dicker, wohlkonditionierter Onkel, so sah er aus. Die Rose hat ihn bei mir introduziert und ihn zu sitzen genötigt. Es war prächtig anzusehen. Reinhards haben den Tag nach eurer Abreise zu mir geschickt, die letzten Nachrichten zu erfahren, wie die Minna abgereist sei. Gesprochen habe ich sonst niemand. Es hat mich Mühe gekostet, wieder in die Arbeit zu kommen, und kaum bin ich jetzt wieder in statu quo. Man hat einige Stücke von Journalen nicht finden können. Hast du sie irgend weggeborgt? So kann ich auch den zweiten Teil der Kamelie nicht finden. Morgen oder übermorgen schreibe ich dir vermutlich mehr. Tausend herzliche Grüße an alles. Möchtet ihr doch recht, recht sehr zufrieden und heiter sein und so wiederkommen. Lebe wohl, lieber. Schreibe mir bald wieder. Huber grüßt, das versteht sich. Adieu. S.